Adesso devo dare la parola al professor Haferkamp, però mi sia permesso di dire una piccola cosa. In un colloquio tra storici italiani e storici tedeschi ci saranno sempre certi problemi di traduzione. E proprio il titolo della relazione del professor Haferkamp mi dà l'occasione di dire questo. Hochmittelalter in italiano non è alto medioevo, che sarebbe la traduzione letterale, ma come il professor Capitani traduce, sono i secoli centrali del medioevo. Und deshalb bitte ich jetzt Herrn Haferkamp zu sprechen über das hochmittelalterliche Italien im Werk von Heinrich Mitter. Ja, herzlichen Dank. Mein Thema erfasst nur einen schmalen Ausschnitt aus der Beschäftigung deutscher Mittelalterhistoriker mit der Geschichte Italiens und deren Rezeption in der italienischen Medievistik. Im Lebenswerk des zudem germanistischen Rechtshistorikers Heinrich Mitteis hat das hochmittelalterliche und mittelalterliche Italien einen insgesamt nur geringen Stellenwert. Dennoch mag eine nähere Beschäftigung mit Mitteis, der trotz seines Status als Rechtshistoriker in der deutschsprachigen Mittelalterforschung auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg eine wichtige Rolle spielte, unter dem Leitthema dieses Kolloquiums nicht irrelevant sein. Denn in dem Oeuvre dieses Rechtshistorikers sind trotz der Krise, die in den Beziehungen zwischen Rechtsgeschichte und der Verfassungsgeschichte seit den 30er Jahren offen zum Ausbruch gekommen ist, Traditionsstränge und Grundauffassungen wirksam, die für die deutschsprachige Rechts- und Verfassungsgeschichte über das frühe und hohe Mittelalter und somit für weite Bereiche der deutschen Mittelalterforschung über Italien in vieler Hinsicht für viele Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts charakteristisch waren. Bekanntlich ist das Hauptwerk, in dem sich Mitteis am fundiertesten über das hochmittelalterliche Italien, insbesondere über das Regnum Italiae geäußert hat, vor nun mehr als einem halben Jahrhundert unter dem Titel Lehnrecht und Staatsgewalt, Untersuchungen zur mittelalterlichen Verfassungsgeschichte 1933 publiziert wurde. Zu dieser Zeit stand der damals gut 40-jährige Gelehrte offenbar noch am Anfang einer eingehenden Beschäftigung mit der Rechtsgeschichte Italiens. Allem Anschein nach hat sein Interesse an der italienischsprachigen rechtsgeschichtlichen Forschung über Italien erst nach der Publikation seiner weiteren Monographie über der Staat des hohen Mittelalters Grundlinien einer vergleichenden Verfassungsgeschichte des Lehnszeitalters von 1940 tiefere Wurzeln geschlagen. Dieses Interesse hat sich stärker erst auf die vierte Auflage desselben Buches von 1953 ausgewirkt, die Mitteis kurz vor seinem Tode 1952 vorbereitet hat. Die Wegstrecke, die Heinrich Mitteis in den zwei Jahrzehnten zwischen 1933 und 1952 zurückgelegt hat, lässt sich an Zitaten veranschaulichen, die nur scheinbar verschiedene Bezugspunkte haben. In der Einleitung von Lehnrecht und Staatsgewalt formulierte er noch, Zitat, Lehnrecht, die Lehnrechte der Rechtsbücher des Mittelalters, vor allem der Deutschen, sind die größten Kunstwerke, die der germanische Rechtsgeist im Mittelalter hervorgebracht hat. Zitat Ende. Und ähnlich bezeichnete er sieben Jahre später als Leitgedanken seines Buches Der Staat des hohen Mittelalters, Zitat, die Kontinuität der germanischen Verfassungselemente in allen Ländern bis zum Ausgang des hohen Mittelalters. Zitat Ende. Ein Bekenntnis, das auch noch in die Neuauflage von 1953 übernommen worden ist. Einen ganz anderen programmatischen Akzent setzte er 1952 in seiner sachkundigen Lagebeschreibung der rechtsgeschichtlichen Forschung in Italien. Zitat, die Italiener sind im Begriffe, den Typus eines germanistisch und romanistisch gleichermaßen vorgebildeten Medievisten zu schaffen, der uns in Deutschland noch fehlt. Es ist ebenso bezeichnend, Zitat Ende, es ist ebenso bezeichnend, dass sich der größte Italien betreffende Einschub in der vierten Auflage vom Staat des hohen Mittelalters auf das spezifische Rechtsleben der Städte Reichsitaliens bezog, von denen, so mit heißt wörtlich, nur die Wiedergeburt des römischen Rechts und damit des Diritto Comune ausgehen konnte. Zitat Ende. Von den genannten beiden Monographien aus der Feder von Mitheis wurde der Staat des hohen Mittelalters durch eine 1962 erschienene Übersetzung am leichtesten für die italienische Forschung zugänglich. Für eine vertiefte Auseinandersetzung mit seinen Grundthesen über das Lehnrecht war dieses Buch jedoch wenig geeignet. Sie wurde erst 1964 mit einem längeren Artikel von Giovanni Tabacco eingeleitet. Dieser hervorragende Kenner auch der deutschsprachigen Rechts-, Verfassungs- und Sozialgeschichte über das frühe und hohe Mittelalter begnügte sich jedoch mit einer allgemeinen Analyse der Grundannahmen und der Methoden des deutschen Rechtshistorikers und kritisierte vor allem dessen Überschätzung der Bedeutung des Lehnrechts und das darauf aufbauende, vergleichende Verfahren, das aus der Sicht Tabaccos viel zu sehr die Unterschiede zwischen den behandelten europäischen Ländern vernachlässigte. Enger in den Bahnen der Rechts- und Institutionsgeschichte blieb das 1965 erschienene Buch von Piero Brancoli Bustraghi, La formazione storica del feudo lombardo come territoriale. Doch davon und von der folgenden Kritik an Mitheis innerhalb der neueren Forschung soll erst später die Rede sein. Zuvor will ich kurz den Stellenwert Italiens im Oeuvre von Mitheis näher beschreiben. Zweitens sollen die Axiome, Sichtweisen und Methoden bezeichnet werden, die dabei für Mitheis bestimmend waren. Drittens will ich über die von ihm auf diesem Gebiet erarbeiteten Thesen im Lichte der neueren Forschung sprechen, soweit ich diese zu überblicken vermag. Zunächst also zum Stellenwert des hochmittelalterlichen Italien, insbesondere des Regnum Italiae im Mitheischen Werk. Dafür sei in Erinnerung gerufen, dass Mitheis Interesse am Lehnrecht durch sein Studium der großen politischen Prozesse des Mittelalters geweckt wurde und ihn zur Verfassungsgeschichte zuerst eher im Sinne des Verfassungsrechts führte. Für ihn bildete die Frage den wichtigsten Antrieb, Zitat, warum die Prozesse Heinrichs des Löwen in Deutschland, Johanns Ohneland in Frankreich so grundverschiedene Wirkungen ausgeübt haben. Zitat Ende. Dadurch war auch der engere Zeithorizont seiner Untersuchung auf die Zeit um 1200 fixiert, von dem er sich bis ins frühe Mittelalter zurückleiten ließ. Sein rechtsvergleichender Ansatz bezog sich dementsprechend hauptsächlich auf die Entwicklung des Lehnrechts im Regnum Teutonicum einerseits und andererseits im Westen, in Frankreich und England. Von dieser Ausgangsfrage her differenzierte er den von Max Weber und Otto Hinze entwickelten Idealtypus des okzidentalen Lehnswesens in einen staatlich zentrifugalen Typus, den er auf Deutschland bezog, und in einen staatlich zentripetalen, westlichen, hauptsächlich in England, dann auch in Frankreich realisierten Typus. Die Entwicklung des Lehnrechts in Reichsitalien ordnete er dabei vom Ergebnis her dem zentrifugalen deutschen Typus zu, während er die Befunde im Patrimonium Petri eher dem westlichen und schließlich jene im normannisch-staufischen Reich in Süditalien insgesamt dem anglo-normannischen zentripetalen Typus, also herrschaftsintensiven, herrschaftsfördernden Typus zuwies. Demgemäß behandelte Mitheis das Regnum Teutonicum und das Regnum Italiae entweder zusammen oder eng aufeinander folgend. Dabei wies er wohl des Öfteren auf Unterschiede zwischen beiden Regnen hin, doch schenkte er diesen in der Regel weniger Beachtung als den scheinbaren oder tatsächlichen Ähnlichkeiten und Gleichartigkeiten. Insbesondere in den umfangreicheren Kapiteln, in denen Mitheis seine Darlegung über die jeweiligen Zeitphasen im Staat des hohen Mittelalters vergleichend zusammenfasste, verschwindet Italien gleichsam im Windschatten des Regnum Teutonicum und unter dem gemeinsamen Dach der Reichsherrschaft. Die derart unterschiedlich verteilten Gewichte zwischen dem Regnum Teutonicum und dem Regnum Italiae stehen in krassem Gegensatz zu den von Mitteis benutzten, im engeren Sinne lehnrechtlichen Quellen, die für den Zeitraum vom 10. bis weit in das 12. Jahrhundert fast ausschließlich in Reichsitalien entstanden sind und sich in erster Linie auf dieses Regnum bezogen. Festzuhalten ist jedoch auch, dass Mitteis im Kapitel über die Anfänge des Städtewesens, respektive wie die Kapitelüberschrift dann in der Neuauflage von 1953 lautet, die Stadt im Lehnszeitalter, den Civitates Reichsitaliens größere Aufmerksamkeit schenkte. Schon 1933 hatte er dem Lehnrecht der italienischen Städte einen kleinen Abschnitt gewidmet, wohlwissend, dass er damit verbreiteten Vorstellungen über das mittelalterliche Bürgertum nicht feuchte. Im erwähnten Kapitel von 1940 kam Mitteis hinsichtlich der Stellung der Städte im Lehnswesen zu einer wichtigen Unterscheidung. Er konstatierte größere Ähnlichkeiten unter den italienischen und den französischen, hauptsächlich südfranzösischen Civitates einerseits und den deutschen und englischen Städten andererseits. Damit besaß Mitteis den Ansatz zu einem romanisch-mediterranen Städtetypus. Einen solchen südeuropäischen, speziell italienischen und südfranzösischen Städtetypus des Mittelalters hatte übrigens Max Weber schon vorgeformt. Heinrich Mitteis verfolgte diese Spuren jedoch nicht weiter, wenn er auch 1952 beiläufig der Lehnsverfassung in Italien eine geringere Bedeutung beimaß als in den Gebieten nördlich der Alpen. Eine derartige von den mediterranen römisch-lateinischen Kulturlandschaften ausgehende Typenreihe wäre freilich auch der von ihm entwickelten, für seine beiden Bücher bestimmenden Typologie von der staatlichen Ausformung und Auswirkung des Lehnrechts tatsächlich völlig in die Quere gekommen und dies nicht nur in regionaler Hinsicht, wäre doch seine grobe Unterscheidung nach Westen und Osten mit jener in Süd und Nord zusammengetroffen. Hätte Mitteis diesen städtegeschichtlichen Ansatz weiter verfolgt, dann hätte er für seine rechtshistorischen Untersuchungen zumindest eine weitere und wohl auch weiterführende, tiefer in der europäischen Kulturgeschichte verankerte Typenreihe als heuristisches Instrument einsetzen können. Doch stieß der germanistische Rechtshistoriker so an Grenzen, für deren Überwindung er erst längere Zeit nach 1933 auch aufgrund intimerer eigener Kenntnisse der italienischen und damit auch der römischen Rechtsgeschichte aufgeschlossen war und eintrat. Damit sind bereits wichtige Axiome und Sichtweisen angesprochen, die Heinrich Mitteis bei der Beschreibung der hochmittelalterlichen Geschichte Italiens bestimmt und geleitet haben. Sein wichtigstes für Italien und insgesamt für die Romania gravierendstes Axiom besteht in der Annahme einer Kontinuität der germanischen Verfassung. Mitteis ging ferner davon aus, dass das fränkische Lehnrecht in Italien, Zitat, durch Übernahme der karolingischen Kapitulariengesetzgebung, Zitat Ende, maßgeblich geworden sei. Freilich, so gestand Mitteis zu, hätten die Franken, Zitat, nicht alle Eigentümlichkeiten des älteren Rechtszustandes, also des Langobardischen in seiner Sicht, in Italien beseitigen können. Und deshalb habe das, Zitat, italienische Lehnssystem den schwerfälligen, gleichsam an der Erde klebenden Zug des langobardischen Rechts bis ins späte Mittelalter hinein bewahrt. Zitat Ende. Und zwar, Zitat, vor allem in den unteren Staffeln der Lehnspyramide, dann aber auch im Lehnrecht der Städte. Zitat Ende. Obwohl Mitteis also diese nach dem Maßstab der Staatsbildung zentrifugalen Kräfte vor allem auf den unteren Ebenen und unterhalb der Stadt und innerhalb der Stadtbevölkerung verankert sah, bezeichnete er an anderer Stelle doch global das germanische Herrentum, Zitat, also in Zitat, als wesentlichen Träger der derart zentrifugal ausgerichteten und geprägten Kontinuität von der Karolingerzeit bis weit in das hohe Mittelalter. Und dies sowohl für Reichsitalien als auch für Deutschland. Entsprechend schloss Mitheis, wie dies auch bei der vorhergehenden Forschung üblich war, von den dafür relevanten italienischen Quellen des 11. und 12. Jahrhunderts auf die Ausgestaltung des langobardisch-karolingischen Lehnrechts zurück. Und vice versa begründete er wichtige Charakteristika des hochmittelalterlichen Lehnrechts mit dem langobardischen Erbe. Mit dieser Konstruktion überwand er die große Quellenlücke zwischen den karolingischen Kapitularien und dem bekannten Lehnsgesetz Konrads II. Von 1037, immerhin mindestens anderthalb Jahrhunderte, ohne erkennbare methodische Vorbehalte. Doch abgesehen von diesen axiomatisch begründeten Rück- und Zirkelschlüssen bewegte sich Heinrich Mitheis aufgrund der schmalen Quellenüberlieferung auch noch für das Jahrhundert zwischen dem vasallenfreundlichen Lehnsgesetz von 1037 und dem 1136 von Lothar III. In Roncalia erlassenen Verbot, Lehen ohne Erlaubnis des Lehnsherrn zu veräußern, auf schwankendem Boden. Im Staat des hohen Mittelalters versuchte er, diese Quellenlücke mit einer antifeudalen, also probürgerlichen Politik der saalischen Kaiser zu erklären. Dieses angebliche politische Verhalten der Salier habe, so folgert Mitheis kaum überzeugend weiter, impliziert, dass in dieser Zeit, Zitat, wenig für die planmäßige Ausbildung der oberlehnsherrlichen Rechte, also der königlichen Rechte, geschah. Zitat. Mitheis selbst führte an anderer Stelle unreflektiert ein Argument gegen die Antinomie feudal-bürgerlich an. Mit guten, auch noch dem heutigen Forschungsstand entsprechenden Gründen wies er nämlich darauf hin, dass die zentrifugalen Tendenzen im lombardischen Lehenrecht nach dem vasallenfreundlichen Gesetz Konrads II. Durch juristische Traktate gefördert worden seien, die um 1100 den Grundstock dann der Libri Feudorum schufen. Diese Traktate seien, Zitat, ganz aus dem Gedankenkreis der ritterlichen Vasallen in den norditalienischen Städten herausgewachsen, Zitat Ende. Sodass er dann die Libri Feudorum insgesamt, Zitat, als staatspolitisch von geringem Wert, Zitat Ende, einstufte. Wenn aber die Entwicklung des Lehnrechts so stark von den oberitalienischen Städten, konkret von den jeweiligen stadtsässigen Lehnskurien geprägt worden ist, dann dürfte, so darf gefolgert werden, Zitat, das sogenannte gemeine lombardische Recht schon früh von lokalen Consuetudines bestimmt gewesen sein, dann stellt sich auch die Frage, ob das gemeine lombardische Recht, wie Mitheis im Sinne seiner Dekadenztheorie annahm, erst um die Zeit des Friedens von Konstanz von 1183, Zitat, im Begriffe war, in eine subsidiäre Stellung hinter den einzelnen Ortsrechten zurückzutreten. Jedenfalls gehörte die Bestätigung der städtischen Consuetudines in mehr oder minder engem Zusammenhang